Abschnitt 5 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Hiel, ein medizinisches Märchen. Hoch oben, auf dem höchsten Thüringer Berge, wo jetzt der Turm mit der schönen Aussicht steht, war vor Jahrhunderten ein kleines Dörflein angesiedelt, das wegen seiner versteckten Lage zwischen den dichten Wäldern den Namen Walddorf erhalten hatte. Die Männer waren Weber, die Weiber spannen im Winter, während des Sommers aber bestellten sie die mageren Flachs- und Buchweizenäcker, indes die Kinder im Walde Beeren und essbare Schwämme suchten, um sie in dem Städtchen unten im Tale zu verkaufen. Es war ein armes Völkchen, das da oben hauste, aber bei all ihrer Armut besaßen die Walddörfler zwei Dinge, um die sie manches fürstliche Haus beneiden durfte. Sie waren gesund und zufrieden. Nirgends im römischen Reiche deutscher Nation hatte der Totengräber weniger Arbeit, aber auch nirgends vermochte man solch fröhliches Lachen auf den Gassen und in den Häusern zu hören. So war auch wieder einmal nach emsiger Winterarbeit der Frühling auf dem Berge eingezogen und hatte mit seinem warmen Sonnenscheine die Herzen der Dorfbewohner mit neuer Lebensfreude erfüllt. Da wurde auf einmal alle Freudigkeit und Lust in Schmerz und Trauer verwandelt. Eine böse, nie vorhergekannte Halskrankheit hatte nacheinander die blühenden Kinder des Webers bald aufergriffen, und schon am anderen Tage lagen alle drei als Beute des Todes in dem Kämmerlein neben der einzigen Stube. Da hatte der Schreiner wacker zu schaffen, bis er die drei Bahren gezimmert hatte, aber als dieselben unter dem Weg lagen, von jung und alt auf den Gottesacker neben dem Kirchlein hinausgetragen und die Leidtragenden wieder in das Dorf zurückgekehrt waren, lagen im nächsten Nachbarhause schon wieder zwei neue Kranke danieder. Auch diese starben noch in derselben Nacht, und so schritt die schreckliche Krankheit von Haus zu Haus, bis von der fröhlichen Kinderschar, welche sonst die Gassen des Dorfes belebt hatte, nur noch etliche wenige am Leben waren. Auch in dem Hause des Dorfschulzen Fingebein hatte der Tod sein Opfer gefordert, und ein doppelt schmerzliches, da er den einzigen 12-jährigen Sohn betraf, den ihn sein vor Jahren verstorbenes Weib hinterlassen hatte. Ganz gebrochen von Gram und Schmerz saß der sonst so starke, tätige Mann in seinem Stuhle hinter dem Ofen. Da klopfte es leise an seine Türe, und auf sein »Herein« schob sich die lange Gestalt des Schuhmachers Lederer, der auch zugleich Büttel und Nachtwächter in einer Person war, zögernd durch die Türe. »Was willst du, Fritze?« fragte der Schulze mit matter Stimme. »Ich wollte euch nur etwas berichten, was mir schon lange auf dem Herzen drückt.« »Na, und was soll das sein?« »Nur heraus mit der Sprache.« »Ich habe mich allweg besonnen«, sprach der Nachtwächter und drehte verlegen seine Mütze zwischen den Händen. »Aber jetzt, nachdem mir meine zwei kleinen Mädchen und euch, euer Jörg, gestorben sind, kann ich nimmer länger schweigen.« »Seht, es mögen jetzt gegen 3 Wochen her sein. Wir hatten eine dunkle, stürmische Nacht, und nur manchmal schaute auf einen Augenblick der Mond im ersten Viertel hinter den Wolken heraus. Da schritt ich schlag 12 Uhr mit meinem Spieße die Brunnengasse entlang. Eben wollte ich den Mund auftun, und »Hört ihr, Leute, lasst euch sagen, die Glock hat 12 geschlagen«, rufen. Da fing mein schwarzer Spitz, der hinter mir lief, gar jämmerlich zu heulen an und drückte sich an allen Gliedern zitternd an meine Beine. Und wie ich hinter mich schaue, was sehe ich? Eine schwarze Gestalt mit langem, flatterndem Gewand. Die huschte geräuschlos von Haus zu Haus, bald rechts, bald links, und schrieb mit hurtigem Finger an die Haustüren Zahlen. Da eine 3, dort eine 2, 1 oder 4. Die flammten leuchtend auf, wie die Irrlichter draußen auf dem Sumpf, und waren ebenso schnell wieder im Dunkel der Nacht erloschen. Ihr kennt mich, Schulze, dass ich nicht zu den Hasenfüßen gehöre. Hab ich doch als Kriegsknecht manchen Strauß in Böhmen und Ungarn mit ausgefochten. Aber den möchte ich sehen, dem dich gleich mir die Haare bei dem grausigen Anblick zu Berge gestanden wären. Bald aber fasste ich meinen Spieß fester in die Hände, rief laut, »Halt, wer da?« und hetzte meinen Hund auf den eiligen Schatten. Wer aber keinen Schritt von meiner Ferse wich, das war mein sonst so tapferer Spitz, indes die Gestalt weiterlief und nicht leicht ein Haus streifte, an dem sie nicht ein ihrer feurigen Zahlen angebracht hätte. Was half da mein Hinterdreinrennen? Als ich oben in der Gasse ankam, sah ich gerade noch, wie der Unhold euch eine Eins und mir eine Zwei an die Haustüre schrieb. Und hast du mich gesehen, war er um die Ecke spurlos verschwunden. Und was soll die Geschichte mit dem Sterben unserer Kinder zu schaffen haben? Fragte der Schulze mit ungläubigem Gesichte. Was sie zu bedeuten hat, dass es eine Hexe gewesen ist, die unseren Kindern die Krankheit gemacht hat. Stimmt nicht alles aufs Haar? Sind nicht uns zweien gerade so viel Kinder gestorben, als an der Haustüre angeschrieben waren? Und habe ich nicht mit eigenen Augen an den anderen Häusern so viele Striche gezählt, als nachher Kinder hinausgetragen worden sind? Das wäre ja schrecklich, rief der Schulze und trat mit weit aufgerissenen Augen auf den Büttel zu. Und das sagst du erst jetzt, nachdem unsere Kinder bis auf wenige ausgestorben sind? Mit Verlaub, Schulze, entgegnete der Büttel. Was hätte es geholfen, wenn ich es Bälder gesagt hätte? Die Kinder in den gezeichneten Häusern waren sowieso dem Tode verfallen, das lasse ich mir nicht nehmen. Aber jetzt, dächte ich, wäre es an der Zeit, dass man nach dieser Unholden sehen würde, die uns in solchen Jammer gebracht hat. Du sprichst ja, wie wenn du sie nur zu holen brauchtest, und doch weißt du noch gar nicht, wer die Hexe ist? Da braucht man nicht weit zu suchen, erwiderte der Büttel. Oben in der Gasse ist der Schatten um die Ecke verschwunden. So denket einmal darüber nach, wer da wohnt. Du wirst doch nicht die schwarze Hanne meinen, forschte der Schulze weiter. Keine andere, so wahr ich hier vor euch stehe. Wer hat vorigen Sommer den Kühen die Euter verhext, dass sie eitel blutrote Milch gaben? Niemand sonst als die schwarze Hanne. Das ganze Dorf hat damals mit Fingern auf sie gedeutet, aber ihr seid immer als ihr Fürsprech für sie eingetreten. So hat sie gewiss die Häuser mit einer Hexensalbe bestrichen, wozu sie die giftigen Kräuter überall zusammengesucht. Aber diesmal darf sie uns nicht mehr entschlüpfen. Dafür stehe ich ein, wenn ich meine Geschichte im Dorfe herum erzähle. Gemach, Gemach, Fritze, sprach der Schulze. Erst muss die Sache vor die Gemeindeältesten. Also rufe mir die Männer zusammen, und dann bringst du die Hanne auf das Rathaus. Sehr wohl, sprach der Büttel und verließ eiligst das Haus des Schulzen. Nicht lange stand es an, da sah man einen der Gemeindeältesten um den anderen, angetan mit einem langen Flügelrocke, nach dem Rathause wandeln, und abermals eine Weile darauf hörten sie von der Straße herauf das Jammern und Schreien eines Weibes, vermischt mit dem zornigen Schelten des Büttels. Ein Schwarm Weiber folgte den zweiten und wurde bei jedem Hause, an dem sie vorbeikamen, noch größer. »Was gibt's mit der Hanne? Sie hat unseren Kindern die giftige Krankheit gemacht. Der Büttel hat es gesehen. Was, die Hanne? Schlagt sie tot, die Hexe? Werft sie in den See? Hängt sie hinauf an die Linde vor dem Dorfe?« So schwirrten wild die Drohungen durcheinander, bis die beiden im Rathause angelangt waren und die schwere Türe sich hinter ihnen geschlossen hatte. Unten standen die rachgierigen Weiber von Walddorf. Oben in der Ratsstube aber wurde die an allen Gliedern zitternde Alte von dem Büttel an den Tisch geschoben, an welchem der Schulze und die sechs Gemeindeältesten saßen. Sie war ein hageres, hochgewachsenes Weib, dem die Last von 70 Jahren noch keineswegs den Rücken gebeugt hatte. Aus den dichten schwarzen Haaren schauten nur wenige weiße Fäden heraus, nur an den tief liegenden, rot umränderten Augen und dem eingefallenen Munde ließ sich ihr hohes Alter erkennen. »Was habe ich getan, dass mich der Büttel wie einen Dieb oder Mörder auf das Rathaus schleppen darf?« jammerte die Alte. »Das wirst du sogleich vernehmen«, nahm der Schulze das Wort. »Hier, der Büttel gibt an, er habe als Nachtwächter vor etlichen Wochen um Mitternacht gesehen, wie du die Brunnengasse hinauf ein Haus um das andere mit feurigen Zahnen gekennzeichnet habest und dann oben um die Ecke in deine Hütte verschwunden seist. Kurze Zeit darauf ist das böse Kindersterben bei uns ausgebrochen, und der Büttel will darauf schwören, dass in allen Häusern gerade so viel Kinder gestorben seien, als du in der bewussten Nacht mit deiner Hexensalbe angeschrieben habest. Nun, Hanne, was hast du darauf zu sagen? Ach du grundgütiger Himmel, ich eine Hexe und Mörderin eurer Kinder? Ich bin ein armes, altes Weib, das froh ist, wenn es sein Leben notdürftig mit den Groschen durchschlägt, die es durch Sammeln von Kräutern verdient. Daneben aber, eiferte der Schulze, sollest du aus diesen Kräutern Salben zu allerlei Hexenwerk bereiten. Kurz und gut, wer anders als du soll die lange schwarze Gestalt gewesen sein, die um Mitternacht unsere Häuser mit der Hexensalbe gezeichnet hat? Wie kann ich das wissen? Entgegnete die Alte. Da ich doch abends mit den Hühnern zur Ruhe gehe und die ganze Nacht das Bett nicht verlasse. Fragt lieber den Büttel. Er wird wieder einmal seine Nachtschatten gehabt haben, wo ihm der Nebel in seinem Kopfe allerlei Spuk vor den Augen entstehen lässt. Warte, schwarze Hexe, schrie der Büttel und wollte mit geballten Fäusten auf sie losstürzen. Der Schulze aber wehrte ihm. Lass sein, Fritze. Ich darf es nicht dulden, dass du dich hier an der Alten vergreifst. Du aber, sprach er zu dieser gewandt, du tätest besser, ein reumütig Bekenntnis abzulegen, anstatt den Büttel der Trunkenheit im Amte zu beschuldigen. Erbarmen, rief die Alte und bedeckte laut weinend das Gesicht mit beiden Händen. Ich kann nichts bekennen, da ich nichts verbrochen habe und an dem Tode eurer Kinder so unschuldig bin wie ein neugeborenes Kindlein. Da ging erst ein Flüstern durch die Reihen der Gemeindeältesten, und endlich erhob sich der Schmied Jakob, der zu Rechten des Schulzen saß, und sprach: Was meinet ihr, Schulze? Wäre es nicht gut, wenn man der alten Hexe durch eine gehörige Tracht Prügel die Zunge lösen würde? Oder soll ich vielleicht die Daumenschrauben richten? Nichts da! Das sind nicht unsere Sachen, sprach zornig der Schulze. Will sie nicht gestehen, so ist das Gericht in der Stadt da, die peinliche Frage an sie zu stellen. Also läufst du, Fritze, zu dem Nachbar Bartel hinüber und sagst ihm, er solle sogleich einspannen und die Hanne an das Gericht in der Stadt einliefern. Du aber selber richtest dich, die Gefangene als Büttel zu begleiten. Das geschah, und in kurzem sahen die Bewohner von Walddorf mit gierigen Augen, wie der Büttel die an beiden Händen gefesselte, laut heulende Hanne auf dem Wagen des Bartel hinaufschob und mit gezogenem Säbel neben ihr Platz nahm. Um ein kleines aber wäre es geschehen, dass die ergrimmten Weiber und Männer die Alte vom Wagen heruntergerissen und erwürgt hätten, wenn nicht der Schulze sich da reingelegt und dem Bartel ein schnelles fahr zu, zugerufen hätte. So wurde denn die schwarze Hanne noch an demselben Abend dem Gerichte in der Stadt übergeben und nach kurzem Bericht des Büttels in ein feuchtes, dunkles Loch des Hexenturms geworfen. Dort lag sie, ihre Fesseln entledigt, auf faulem Stroh und gedachte jammernd die ganze Nacht der Trübsal, deren sie ihr Leben lang ein volles Maß genossen hatte. War es nicht auch ein Maientag wie der vergangene gewesen, da ihr elterlich Haus durch Feindeshand im Feuer aufging und Vater, Mutter und Geschwister unter seinen rauchenden Trümmern begrub? Bettelnd war sie von da an mit fahrenden Leuten von Ort zu Ort gezogen, bis sie einmal als junge Maid nach Walddorf gekommen und dort Herz und Hand ihres Mannes, eines armen Webers, gewonnen hatte. Aber wieder ein Maientag, da ging die Türe ihres Häuschens auf, und herein trugen sie ihren Mann, den eine fallende Tanne im Walde erschlagen hatte. Wie hatte sich damals ihr Herz in bitterem Weh zusammengekrampft. Aber wie hatte sie, die Fremde, der hereinbrechende Not, in emsiger Arbeit der Hände getrotzt? Die Kunde der Pflanzen, die sie bei den fahrenden Leuten erlernt, war ihr nun vortrefflich zustatten gekommen. Mancher Groschen für Kräuter und Wurzeln war in ihre Tasche gewandert, aber auch manchen heilsamen Trank hatte sie unentgeltlich in die Häuser der Kranken getragen. Und nun sollte sie zum Lohne für ihre Guttaten im Hexenturme liegen, aus dem es, ein Schaudern durchlief ihren Körper, nur einen Ausgang gab, den zum Tode durch die Hand des Henkers. Gegen Morgen verfiel die Alte vor lauter Erschöpfung in einen tiefen Schlaf. Sie hörte nicht, wie die Uhr drüben im Turme die achte Stunde schlug, und erwachte erst, als sie von dem Schließer unsanft am Arme gerüttelt wurde. »Das muss schon eine hartgesottene Hexe sein, die so ruhig auf ihrem Stroh schlafen kann«, dachte der Schließer für sich. Laut aber sprach er: »Heda, Alte, aufgewacht! Drüben im Ratssaale fangen sie schon an, die Geigen zum Tanze mit dir zu stimmen.« Schnell erhob sich die Gefangene von ihrem Lager, wollte aber vor Schreck in die Knie sinken, als sie in das hässliche Gesicht des Schließers schaute und seine hämischen Worte hörte. Da fiel ihr Blick auf einen kleinen Vogel, der oben auf dem Sims des Gitterfensters saß und sie mit seinen großen braunen Augen anblickte. Ein Sonnenstrahl beleuchtete sein dunkles Gefieder und stahl sich als schmaler, goldener Streifen in ihre düstere Zelle. Da raffte sich die Alte gewaltsam zusammen und sprach: »Wohlan, Schließer, ich bin bereit, euch zu folgen. Ist auch mein Leib in schweren Banden, so ist doch meine Seele frei, wie der Vogel dort droben vor dem Fenster. Und niemand soll sagen, dass die Hanne aus Angst vor den Richtern gezittert habe.« »Das wird sich finden«, sprach grinsend der Schließer und führte sie zum Gefängnis hinaus, durch enge Gassen und Höfe in den Saal, wo die Richter schon versammelt waren. Da ward keine Frage an sie gestellt, auf die sie nicht mit unerschrockenem Mute geantwortet hätte. Aber von Hexerei oder Schuld an dem Tode der Kinder wollte sie auch nicht ein Sterbenswörtlein bekennen. Auch als ihr die Richter mit der peinlichen Frage drohten, blieb sie ihrem ersten Worte getreu und zuckte mit keiner Wimper, als der Schließer auf einen Wink des ersten Richters ein Tuch von einem Nebentische wegnahm, auf welchem alle die schrecklichen Marterwerkzeuge ausgebreitet lagen. Diese Hartnäckigkeit verdroß die Richter gewaltig. Sie traten zusammen und nach kurzer Beratung verkündete der Oberrichter, dass ihr bis zum Nachmittage Zeit gelassen werde, sich zu besinnen. Wenn sie aber dann noch weiter auf ihrem Leugnen beharre, so solle sofort zur Folter geschritten werden. Und der Nachmittag kam und wieder stand die schwarze Hanne, von dem Schließer bewacht, in dem düsteren Saale. Aber diesmal waren neben den Richtern noch zwei andere Gestalten im Hintergrunde zu sehen. Der Scharfrichter in blutrotem Gewande und sein schwarzbärtiger, wilder Geselle. »Ob sie sich anders besonnen habe und bekennen wolle?« fragte der Oberrichter. Da hob die Alte hoch den Kopf und sprach mit fester Stimme: »Glauben finde ich ja doch nicht bei euch, so wenig, als ich ein Erbarmen von euch zu erwarten habe. So fanget denn mit mir an, was ihr mit eurem Gewissen verantworten könnt.« »Inkulpatin hat es nicht anders gewollt«, sprach der Richter und winkte dem Scharfrichter, mit seinem Gesellen zuzugreifen. Die fassten die Alte und spannten sie in ein Gerüste. Da wurde ihr Körper allmählich auseinandergezogen, dass es in allen Gelenken krachte, aber kein Schmerzenslaut kam von ihren Lippen, und auf die Frage, ob sie jetzt bekennen wolle, blieb sie jeder Antwort schuldig. Da befahlen die Richter, mit der Folter fortzufahren. Aber als sie wiederum in sie drangen, zu bekennen, sahen sie, dass sie nicht mehr reden konnte, denn vor Übermaß der Schmerzen waren ihr die Sinne geschwunden. So wurde sie von dem Gerüste genommen und auf einer Bahre in den Kerker zurückgetragen. Als sie aus tiefer Ohnmacht wieder erwachte, war die Nacht schon längst hereingebrochen. Das bleiche Licht des Mondes, das zu ihrem Gitterfenster hereinfiel, zeigte ihr, dass sie auf ihrem Strohlager in ihrer Zelle gebettet lag, und gequält vom schrecklichsten Durste wollte sie nach dem Wasserkruge zu ihrer Rechten greifen, aber kein Glied ihres Körpers war fähig, sich zu bewegen. Und mit einem Male stand die ganze Pein der zwei letzten Tage vor ihren Augen. Der Hexerei beschuldigt, an allen Gliedern gefoltert, von Gott und Welt verlassen, lag sie ja im Kerker des Hexenturms und sah dem sicheren Tod durch Henkers Hand entgegen. Da begannen ihre Tränen, die sie seither zurückgedrängt, unaufhaltsam zu fließen, und verzweiflungsvolles Stöhnen erschütterte ihren Körper. Auf einmal öffnete sich geräuschlos die Türe ihres Kerkers, und begleitet von einem eisigen Luftzuge, wie aus einem abgrundtiefen Schachte, trat eine hohe Gestalt in schwarzem Gewande über die Schwelle. Sie schritt mit leisem Fuße auf die Liegende zu und sprach mit dumpfer, hohler Stimme: »Was wimmerst du, du Erdenwurm, und krümmst dich in Qual und Schmerzen? Hast du noch nicht genug der Erdentage und klammerst dich an wenige Stunden?« Dabei schlug sie das schwarze Tuch zurück, das sie seither verhüllt hatte, und nun zeigte sich ein Gesicht, schwarz wie die Nacht, mit zwei Augen gleich feurigen Kohlen über einem großen Munde, aus dem zwei krumme Wolfszähne hervorschimmerten. »Wer bist du?« fragte die Alte, vor Frost und Entsetzen an allen Gliedern zitternd. »Ich bin Hel, die Todesgöttin«, antwortete die Gestalt, »und bin gekommen, dich von aller Qual zu erlösen. Ich bin es gewesen, welche die Häuser in Walddorf gezeichnet hat, denn mir wurden in alten Zeiten auf dieser Höhe unzählige Opfer gebracht. Da aber sich niemand mehr meiner erinnern will, so beschloss ich, die Opfer mir selber zu holen. Dich haben die blöden Eintagsfliegen im Verdacht, du habest ihnen die Kinder mit Hexensalbe vergiftet, und ehe die Sonne sich wieder zum Untergang neiget, würden sie dich verurteilt und auf dem Platze draußen vor dem Tore bei lebendigem Leibe verbrannt haben. Da du aber um meinetwillen gelitten hast, so bin ich verpflichtet, dir solch schmähliches Los zu ersparen. Folge mir in meine unterirdischen Hallen, so bist du aller Schmach und Pein enthoben.« Nach diesen Worten berührte Hel mit ihrer ausgestreckten Rechten den Scheitel der Alten, und wie vom Blitze getroffen, zuckte diese zusammen, stöhnte noch einmal leise auf und lag als Leiche zu Füßen der furchtbaren Göttin. Mit trollenen Augen sah diese auf die Entseelte herab, dann fasste sie ihr Opfer mit gewaltigen Armen, trug es durch die geöffnete Türe des Turms hinaus und tauchte dort in einen Abgrund hinab, der sich vor ihren Füßen öffnete und alsbald wieder über ihrem Haupte schloss. Groß war am anderen Morgen der Lärm in der Stadt, als sich die Kunde von dem Verschwinden der schwarzen Hanne aus dem Hexenturm von Mund zu Mund verbreitete. Wohl waren da welche vermeinten, getreue Freunde haben des Nachts zusammengeholfen, die Gefangene aus dem Kerker zu befreien. Die schwarze Hanne aber hatte weder Geschwister noch Anverwandte, und wo sollten die Freunde zu finden sein, welche Freiheit und Leben um die vermeintliche Hexe wagten? So kamen sie denn überein in dem Glauben, der Teufel als Meister aller Hexen habe die Alte aus dem Turm entführt. Und noch lange nachher zeigte der Schließer jedem Fremden eine runde Grube in dem Torsteine, welche der Pferdefuß des Teufels als Spur zurückgelassen habe. Die Walddörfler aber oben auf dem Berge konnten sich nimmer lange ihrer Tat erfreuen. Denn als die Novemberstürme wieder über die Höhen brausten, geriet das Haus des Büttels bei Nacht in Flammen. In wenigen Stunden lag das ganze Dorf in Glut und Asche, und niemals wieder ist ein Haus auf dieser Stätte entstanden. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Februar 2025.